Kapitel 8. 3. September, Freitag. Das Telefon klingelt. Es ist Leo. Patrick stellt den Tonlaut. Patrick, wie geht es? Hast du etwas entdeckt? Leo, ich war gestern in der Spedition. Ich habe mit LKW-Fahrern gesprochen. Sie wissen nichts. Ich habe mich auf dem Gelände umgeschaut. Ich konnte mich dort frei bewegen. Ich habe nichts Auffälliges entdeckt. Patrick, bitte, fahre trotzdem noch einmal zu der Spedition. Dieses Mal vielleicht später, nach Feierabend. Es geht irgendetwas vor. Der Chef trifft sich in Berlin mit zweifelhaften Personen. Ich beschatte ihn. Gut, Leo. Ich melde mich. Konstanze schaut Patrick an. Schatz, das kostet dich ein Glas Champagner. Liebling, ich fahre jetzt los. Bis später, sagt Patrick zu Konstanze. Später ist gut. Komm bald und vor allem gesund zurück. Vergiss bitte nicht, dass das unsere Hochzeitsreise ist. Versprochen. Ich rufe dich an, falls es sehr spät werden sollte. Mach dir keine Sorgen, ich bin bald zurück. Auf dem Weg nach Neustadt fahren Laster mit ausländischen Nummernschildern. Sicher fahren sie zur Spedition, denkt Patrick und fährt hinterher. Patrick hält an der Spedition. Die LKWs fahren an der Spedition vorbei und aus dem Ort heraus. Patrick sieht, wie sie in einen Feldweg einbiegen. Vor der Spedition fegt ein Arbeiter die Straße. Erst als die Straße sauber ist, schließt er das Werkstor. Heute passiert hier sicherlich nichts mehr, denkt Patrick. Wolken ziehen langsam auf. Es fängt an zu regnen. Patrick schaut auf die Spedition. Kein Licht ist zu sehen. Wieder fällt ihm ein LKW auf, der an der Niederlassung vorbeifährt. Er folgt ihm. Der LKW biegt in den Feldweg ein. Patrick parkt sein Auto an der Hauptstraße. Er geht den Feldweg entlang. Er nähert sich einem Wald. Der Weg führt bergab in einen Steinbruch. Patrick schleicht sich an den Steinbruch heran. Der Steinbruch ist von einem Zaun umgeben. Ein alter Schuppen steht nicht weit von dem Eingangstor entfernt. Das Tor ist geschlossen. Betreten verboten, Lebensgefahr. Patrick öffnet vorsichtig das Tor. Ein Scheinwerfer strahlt die LKWs mit ausländischem Kennzeichen an. Er sieht zwei Arbeiter. Die Arbeiter haben Masken auf und tragen weiße Arbeitskleidung und Handschuhe. Sie laden gelbe Fässer auf die LKWs. Es riecht nach Chemie. Leo Fuchs hat recht. Die Spedition transportiert und entsorgt illegal Giftmüll. Patrick hat genug gesehen. Er dreht sich um. Er will zurück zu Konstanze.